Deutscher nur auf Menschenrechte. Und wieder setzt sich deiner gänzlichen Vernichtung. Du siehst das Treiben deiner Enkelsknechte. Sie sind der für eine heilige Verpflichtung. Dann, mein Freund, das ist die Geschichtsmoral. An den Galgen, der ist rechtsradikal. Kann der ganze Sünde sein wie deine? Nein, nein, nein! Kann der ganze Sünde sein? Bekommt ihr das in euer Hier nicht frei? Wenn du niemals daran denkst, aufzugeben und an jedem Tag voller Kraft schickst, den Kampf für deine Rechte machst du zu deinem Leben, voller Stolz, die Faustgelähmung schlägst, dann weißt du, es ist wie jedes Mal, es heißt, sei du, bist rechtsradikal.